Die Künstler von Friedrich von Schiller. Wie schön, o Mensch, mit deinem Palmenzweige stehst du an des Jahrhunderts Neige, in edler, stolzer Männlichkeit, mit aufgeschloßnem Sinn, mit Geistesfülle, voll milden Ernsts, in tatenreicher Stille, der reifste Sohn der Zeit, frei durch Vernunft, stark durch Gesetze, durch Sanftmut groß und reich durch Schätze, die lange Zeit dein Busen dir verschwieg, Herr der Natur, die deine Fesseln liebet, die deine Kraft in tausend Kämpfen übet und prangend unter dir aus der Verwilderung stieg. Berauscht von dem errungenen Sieg, verlerne nicht, die Hand zu preisen, die an des Lebens ödem Strand den weinenden, verlassenen Weisen des wilden Zufalls Beute fand, die frühe schon der künft'gen Geister würde, dein junges Herz im Stillen zugekehrt und die befleckende Begierde von deinem zarten Busen abgewehrt. Die Gütige, die deine Jugend in hohen Pflichten spielend unterwies und das Geheimnis der erhabenen Tugend in leichten Rätseln dich erraten ließ, die, reifer nur ihn wieder zu empfangen, in fremde Arme ihren Liebling gab. O falle nicht mit ausgeartetem Verlangen zu ihren niedern Dienerinnen ab. Im Fleiß kann dich die Biene meistern, in der Geschicklichkeit ein Wurm dein Lehrer sein. Dein Wissen teilest du mit vorgezognen Geistern. Die Kunst, o Mensch, hast du allein. Nur durch das Morgentor des Schönen drangst du in der Erkenntnis Land. An höhern Glanz sich zu gewöhnen, übt sich am Reize der Verstand. Was bei dem Saitenklang der Musen mit süßem Beben dich durchdrang, erzog die Kraft in deinem Busen, die sich dereinst zum Weltgeist schwang. Was erst, nachdem Jahrtausende verflossen, die alternde Vernunft erfand, lag im Symbol des Schönen und des Großen vorausgeoffenbart dem kindischen Verstand. Ihr holdes Bild hieß uns die Tugend lieben, ein zarter Sinn hat vor dem Laster sich gesträubt, eh noch ein Solon das Gesetz geschrieben, das matte Blüten langsam treibt, eh vor des Denkers Geist der kühne Begriff des ew'gen Raumes stand, wer sah hinauf zur Sternenbühne, der ihn nicht ahnend schon empfand, die eine Glorie von Orionen ums Angesicht in hehrer Majestät nur angeschaut von reineren Dämonen verzehrend über Sternen geht, geflohn auf ihrem Sonnenthrone die furchtbar herrliche Urania mit abgelegter Feuerkrone steht sie als Schönheit vor uns da. Der Anmut Gürtel umgewunden wird sie zum Kind, dass Kinder sie verstehen. Was wir als Schönheit hier empfunden, wird einst als Wahrheit uns entgegengehen. Als der Erschaffende von seinem Angesichte den Menschen in die Sterblichkeit verwies und eine späte Wiederkehr zum Lichte auf schwerem Sinnenpfad ihn finden hieß, als alle Himmlischen ihr Antlitz von ihm wandten, schloss sie die menschliche, allein mit dem Verlassenen verbanden, großmütig in die Sterblichkeit sich ein. Hier schwebt sie mit gesenktem Fluge um ihren Liebling nah am Sinnenland und malt mit lieblichem Betruge Elysium auf seine Kerkerwand. Als in den weichen Armen dieser Amme die zarte Menschheit noch beruht, da schürte heil'ge Mordsucht keine Flamme, da rauchte kein unschuldig Blut. Das Herz, das sie an sanften Banden lenket, verschmäht der Pflichten knechtisches Geleit, ihr Lichtpfad, schöner nur geschlungen, senket sich in die Sonnenbahn der Sittlichkeit, die ihrem keuschen Dienste leben, versucht kein niedrer Trieb, bleicht kein Geschick, wie unter heilige Gewalt gegeben, empfangen sie das reine Geisterleben, der Freiheit süßes Recht zurück. Glückselige, die sie aus Millionen die reinsten ihrem Dienst geweiht, in deren Brust sie würdigte zu thronen, durch deren Mund die mächtige gebeut, die sie auf ewig flammenden Altären erkor, das heil'ge Feuer ihr zu nähren, vor deren Aug allein sie hüllenlos erscheint, die sie in sanftem Bund um sich vereint. Freut euch der ehrenvollen Stufe, worauf die hohe Ordnung euch gestellt. In die erhabne Geisterwelt ward ihr der Menschheit erste Stufe. Ehe ihr das Gleichmaß in die Welt gebracht, dem alle Wesen freudig dienen, ein unermeßner Bau im schwarzen Flor der Nacht nächst um ihn her mit mattem Strahl beschienen, ein streitendes Gestaltenheer, die seinen Sinn in Sklavenbanden hielten und ungesellig, rauh wie er, mit tausend Kräften auf ihn zielten. So stand die Schöpfung vor dem Wilden, durch der Begierde blinde Fessel nur an die Erscheinungen gebunden, entfloh ihm, ungenossen, unempfunden, die schöne Seele der Natur. Und wie sie fliehend jetzt vorüberfuhr, ergriffet ihr die nachbarlichen Schatten mit zartem Sinn, mit stiller Hand, und lerntet in harmonischem Band gesellig sie zusammengatten. Leicht schwebend fühlte sich der Blick vom schlanken Wuchs der Zeder aufgezogen. Gefällig strahlte der Kristall der Wogen die hüpfende Gestalt zurück. Wie konntet ihr des schönen Winks verfehlen, womit euch die Natur hilfreich entgegenkam? Die Kunst, den Schatten ihr nachahmend abzustehlen, wies euch das Bild, das auf der Woge schwamm. Von ihrem Wesen abgeschieden, ihr eignes liebliches Phantom, warf sie sich in den Silberstrom, sich ihrem Räuber anzubieten. die schöne Bildkraft ward in eurem Busen wach, zu edel schon, nicht müßig zu empfangen, schuft ihr im Sand, im Ton, den holden Schatten nach. Im Umriß ward sein Dasein aufgefangen, lebendig regte sich des Wirkens süße Lust. Die erste Schöpfung trat aus eurer Brust. Von der Betrachtung angehalten, von eurem Späherauge umstrickt, verrieten die vertraulichen Gestalten den Talisman, wodurch sie euch entzückt. Die wunderwirkenden Gesetze des Reizes, ausgeforschte Schätze, verknüpfte der erfindende Verstand in leichtem Bund, in Werken eurer Hand. Der Obeliske stieg, die Pyramide, die Herme stand, die Säule sprang empor, des Waldes Melodie floss aus dem Haberrohr, und Siegestaten lebten in dem Liede. Die Auswahl einer Blumenflur mit weiser Wahl in einen Strauß gebunden, so trat die erste Kunst aus der Natur. Jetzt werden Sträuße schon in einen Kranz gewunden, und eine zweite höhere Kunst erstand aus Schöpfungen der Menschenhand. Das Kind der Schönheit, sich allein genug, vollendet schon aus eurer Hand gegangen, verliert die Krone, die es trug, sobald es Wirklichkeit empfangen. Die Säule muß dem Gleichmaß untertan an ihre Schwestern nachbarlich sich schließen, der Held im Heldenheer zerfließen, des Mäoniden Harfe stimmt voran. Bald drängten sich die staunenden Barbaren zu diesen neuen Schöpfungen heran. Seht, riefen die erfreuten Scharen, seht an, das hat der Mensch getan. In lustigen, geselligeren Paaren riss sie des Sängers Leier nach, der von Titanen sang und Riesenschlachten und Löwentötern, die, solang der Sänger sprach, aus seinen Hörern Helden machten. Zum ersten Mal genießt der Geist, erquickt von ruhigeren Freuden, die aus der Ferne nur ihn weiden, die seine Gier nicht in sein Wesen reißt, die im Genusse nicht verscheiden. Jetzt wandt sich von dem Sinnenschlafe die freie schöne Seele los. Durch euch entfesselt sprang der Sklave der Sorge in der Freude Schoß. Jetzt fiel der Tierheit dumpfe Schranke, und Menschheit trat auf die entwölkte Stirn, und der erhabne Fremdling, der Gedanke, sprang aus dem staunenden Gehirn. Jetzt stand der Mensch und wies den Sternen das königliche Angesicht, schon dankte nach erhabnen Fernen sein sprechend Aug dem Sonnenlicht. Das Lächeln blühte auf der Wange, der Stimme seelenvolles Spiel entfaltete sich zum Gesange, im feuchten Auge schwamm Gefühl und Scherz mit Huld in anmutsvollem Bunde entquollen dem beseelten Munde. Begraben in des Wurmes Triebe, umschlungen von des Sinnes Lust, erkanntet ihr in seiner Brust den edlen Keim der Geisterliebe. das von des Sinnes niederm Triebe der Liebe besserer Keim sich schied, dankt er dem ersten Hirtenlied. Geadelt zur Gedankenwürde floß die verschämtere Begierde melodisch aus des Sängers Mund. Sanft glühten die betauten Wangen, das überlebende Verlangen verkündigte der Seelen Bund. Der Weisen Weisestes, der milden Milde, der starken Kraft, der edeln Grazie, vermähltet ihr in einem Bilde und stelltet es in eine Glorie. Der Mensch erbebte vor dem Unbekannten, er liebte seinen Widerschein, und herrliche Heroen brannten, dem großen Wesen gleich zu sein. Den ersten Klang vom Urbild alles Schönen, ihr ließet ihn in der Natur ertönen. Der Leidenschaften wilden Drang, des Glückes regellose Spiele, der Pflichten und Instinkte Zwang, stellt ihr mit prüfendem Gefühle, mit strengem Richtscheid nach dem Ziele. Was die Natur auf ihrem großen Gange in weiten Fernen auseinanderzieht, wird auf dem Schauplatz im Gesange der Ordnung leicht gefasstes Glied. Vom Eumenidenchor geschrecket, zieht sich der Mord, auch nie entdecket, das Los des Todes aus dem Lied. Lang, eh die Weisen ihren Ausspruch wagen, löst eine Ilias des Schicksals Rätselfragen der jugendlichen Vorwelt auf. Still wandelte von Thes bis Wagen die Vorsicht in den Weltenlauf. Doch in den großen Weltenlauf ward euer Ebenmaß zu früh getragen. Als des Geschickes dunkle Hand, was sie vor eurem Auge schnürte, vor eurem Aug nicht auseinanderband, das Leben in die Tiefe schwand, ehe es den schönen Kreis vollführte. Da führtet ihr aus kühner Eigenmacht den Bogen weiter durch der Zukunft Nacht, da stürztet ihr euch ohne Beben in des Avernus schwarzen Ozean und trafet das entflohne Leben jenseits der Urne wieder an. Da zeigte sich mit umgestürztem Lichte, an Kastor angelehnt, ein blühend Pollux-Bild, der Schatten in des Mondes Angesichte, eh sich der schöne Silberkreis erfüllt. Doch höher stets, zu immer höhern Höhen, schwang sich der schaffende Genie. Schon sieht man Schöpfungen aus Schöpfungen erstehen, aus Harmonien Harmonie. Was hier allein das trunkne Aug entzückt, dient unterwürfig dort der höhern Schöne. Der Reiz, der diese Nymphe schmückt, schmilzt sanft in eine göttliche Athene. Die Kraft, die in des Ringers Muskel schwillt, muß in des Gottes Schönheit lieblich schweigen. Das Staunen seiner Zeit, das stolze Jovisbild, im Tempel zu Olympia sich neigen. Die Welt, verwandelt durch den Fleiß, das Menschenherz, bewegt von neuen Trieben, die sich in heißen Kämpfen üben, erweitern euren Schöpfungskreis. Der fortgeschrittene Mensch trägt auf erhobnen Schwingen dankbar die Kunst mit sich empor, und neue Schönheitswelten springen aus der bereicherten Natur hervor. Des Wissens Schranken gehen auf, der Geist in euren leichten Siegen geübt, mit schnell gezeitigtem Vergnügen ein künstlich All von Reizen zu durcheilen, stellt der Natur entlegenere Säulen, ereilet sie auf ihrem dunkeln Lauf. Jetzt wägt er sie mit menschlichen Gewichten, misst sie mit Maßen, die sie ihm geliehn. Verständlicher in seiner Schönheit Pflichten muß sie an seinem Aug vorüberziehn. In selbstgefällger jugendlicher Freude leiht er den Sphären seiner Harmonie, und preiset er das Weltgebäude, so prangt es durch die Symmetrie. In allem, was ihn jetzt umlebet, spricht ihn das holde Gleichmaß an, der Schönheit goldner Gürtel webet, sich mild in seine Lebensbahn. Die selige Vollendung schwebet in euren Werken siegend ihm voran, wohin die laute Freude eilet, wohin der stille Kummer flieht, wo die Betrachtung denkend weilet, wo er des Elends Tränen sieht, wo tausend Schrecken auf ihn zielen, folgt ihm ein Harmonienbach, sieht er die Huldgöttinnen spielen und ringt in still verfeinerten Gefühlen der lieblichen Begleitung nach. Sanft wie des Reizes Linien sich winden, wie die Erscheinungen um ihn in weichem Umriß ineinander schwinden, flieht seines Lebens leichter Hauch dahin. Sein Geist zerrinnt im Harmonienmeere, das seine Sinne wollustreich umfließt, und der hinschmelzende Gedanke schließt sich still an die allgegenwärtige Cythere, mit dem Geschick in hoher Einigkeit gelassen hingestützt auf Grazien und Musen, empfängt er das Geschoss, das ihn betreut, mit freundlich dargebotenem Busen vom sanften Bogen der Notwendigkeit. Vertraute Lieblinge der sel'gen Harmonie, erfreuende Begleiter durch das Leben, das Edelste, das Teuerste, was sie die Leben gab, zum Leben uns gegeben, dass der entjochte Mensch jetzt seine Pflichten denkt, die Fessel liebet, die ihn lenkt, kein Zufall mehr mit ehrnem Zepter ihm gebeut, dies dankt euch. Eure Ewigkeit und ein erhabner Lohn in eurem Herzen, das um den Kelch, worin uns Freiheit rinnt, der Freude Götter lustig scherzen, der holde Traum sich lieblich spinnt, dafür seid liebevoll umfangen. Dem prangenden, dem heitern Geist, der die Notwendigkeit mit Grazie umzogen, der seinen Äther, seinen Sternenbogen mit Anmut uns bedienen heißt, der, wo er schreckt, noch durch Erhabenheit entzücket und zum Verheeren selbst sich schmücket, dem großen Künstler, ahmt ihr nach. Wie auf dem spiegelhellen Bach die bunten Ufer tanzend schweben, das Abendrot, das Blütenfeld, so schimmert auf dem dürft'gen Leben der Dichtung muntre Schattenwelt. Ihr führet uns im Brautgewande, die fürchterliche Unbekannte, die unerweichte Parze vor. Wie eure Urnen die Gebeine deckt ihr mit holdem Zauberscheine der Sorgen schauervollen Chor. Jahrtausende hab ich durcheilet, der Vorwelt unabselig reich. Wie lacht die Menschheit, wo ihr weilet, wie traurig liegt sie hinter euch. Die einst mit flüchtigem Gefieder voll Kraft aus euren Schöpferhänden stieg, in eurem Arm fand sie sich wieder, als durch der Zeiten stillen Sieg des Lebens Blüte von der Wange die Stärke von den Gliedern wich und traurig mit entnervtem Gange der Greis an seinem Stabe schlich. Da reichtet ihr aus frischer Quelle dem Lechzenden die Lebenswelle. Zweimal verjüngte sich die Zeit, zweimal von Samen, die ihr ausgestreut. Vertrieben von Barbarenheeren entrisset ihr den letzten Opferbrand des Orients entheiligten Altären und brachtet ihn dem Abendland. Da stieg der schöne Flüchtling aus dem Osten, der junge Tag im Westen neu empor, und auf Hesperiens Gefilden sproßten verjüngte Blüten Ioniens hervor. Die schönere Natur warf in die Seelen sanft spiegelnd einen schönen Widerschein, und prangend zog in die geschmückten Seelen des Lichtes große Göttin ein. Da sah man Millionen Ketten fallen, und über Sklaven sprach jetzt Menschenrecht. Wie Brüder friedlich miteinander wallen, so mild erwuchs das jüngere Geschlecht. Mit innerer hoher Freudenfülle genießt ihr das gegebene Glück und tretet in der Demuthülle mit schweigendem Verdienst zurück. Wenn auf des Denkens freigegebnen Bahnen der Forscher jetzt mit kühnem Glücke schweift und trunken von siegrufenden Päanen mit rascher Hand schon nach der Krone greift, wenn er mit niederm Söldners Lohne den edlen Führer zu entlassen glaubt und neben dem geträumten Throne der Kunst den ersten Sklavenplatz erlaubt, verzeiht ihm. Der Vollendung Krone schwebt glänzend über eurem Haupt, mit euch, des Frühlings erster Pflanze, begann die seelenbildende Natur. Mit euch, dem freud'gen Erntekranze, schließt die vollendende Natur. Die von dem Ton, dem Stein, bescheiden aufgestiegen, die schöpferische Kunst umschließt mit stillen Siegen des Geistes unermeßnes Reich. Was in des Wissens Land Entdecker nur ersiegen, entdecken sie, ersiegen sie für euch. Der Schätze, die der Denker aufgehäufet, wird er in euren Armen erst sich freuen, wenn seine Wissenschaft der Schönheit zugereifet, zum Kunstwerk wird geadelt sein. Wenn er auf einen Hügel mit euch steiget und seinem Auge sich in mildem Abendschein das malerische Tal auf einmal zeiget, je reicher ihr den schnellen Blick vergnüget, je höhere, schönere Ordnungen der Geist in einem Zauberbund durchflieget, in einem schwelgenden Genuss umkreist, je weiter sich Gedanken und Gefühle dem üppigeren Harmonienspiele, dem reichern Strom der Schönheit aufgetan. Je schönere Glieder aus dem Weltenplan, die jetzt verstümmelt seine Schöpfung schänden, sieht er die hohen Formen dann vollenden. Je schönere Rätsel treten aus der Nacht, je reicher wird die Welt, die er umschließet, je breiter strömt das Meer, mit dem er fließet, je schwächer wird des Schicksals blinde Macht, je höher streben seine Triebe, je kleiner wird er selbst, je größer seine Liebe. So führt ihn in verborgnem Lauf durch immer reinere Formen, reinere Töne, durch immer höhere Höhen und immer schönere Schöne der Dichtung Blumenleiter still hinauf. Zuletzt am reifen Ziel der Zeiten noch eine glückliche Begeisterung des jüngsten Menschenalters Dichterschwung und in der Wahrheit Arme wird er gleiten. Sie selbst, die sanfte Cypria, umleuchtet von der Feuerkrone, steht dann vor ihrem mündgen Sohne, entschleiert als Urania. So schneller nur von ihm erhaschet, je schöner er von ihr geflohn, so süß, so selig überraschend stand einst Ulyssens edler Sohn, da seiner Jugend himmlischer Gefährte zu Jovis Tochter sich verklärte. Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahret sie, sie singt mit euch wird sie sich heben. Der Dichtung heilige Magie dient einem weisen Weltenplane, still lenke sie zum Ozeane der großen Harmonie. Von ihrer Zeit verstoßen, flüchte die ernste Wahrheit zum Gedichte und finde Schutz in der Kamönen Chor. In ihres Glanzes höchster Fülle, furchtbarer in des Reizes Hülle, erstehe sie in dem Gesange und räche sich mit Siegesklange an des Verfolgers feigem Ohr. Der freisten Mutter freie Söhne, schwingt euch mit festem Angesicht zum Strahlensitz der höchsten Schöne, um andere Kronen buhlet nicht. Die Schwester, die euch hier verschwunden, holt ihr im Schoß der Mutter ein. Was schöne Seelen schön empfunden, muß trefflich und vollkommen sein. Erhebet euch mit kühnem Flügel hoch über euren Zeitenlauf. Fern dämmre schon in eurem Spiegel das kommende Jahrhundert auf. auf tausendfach verschlungnen Wegen der reichen Mannigfaltigkeit, kommt dann umarmend euch entgegen am Thron der hohen Einigkeit. Wie sich in sieben milden Strahlen der weiße Schimmer lieblich bricht, wie sieben Regenbogenstrahlen zerrinnen in das weiße Licht. So spielt in tausendfacher Klarheit bezaubernd um den trunknen Blick, so fließt in einen Bund der Wahrheit, in einen Strom des Lichts zurück.